Man kann nicht durch Behauptung den Zustand eines Eis von roh zu gekocht verändern, indem man über das rohe Ei sagt, ich erkläre dich hiermit zum Spiegelei. Bei Menschen wirkt die Kraft der existenziellen Zustandsveränderung hingegen schon mit wenigen Worten. Du bist unschuldig. Du bist jetzt frei. Ihr seid verheiratet. Die konstruktive Kraft des Wortes geht aber noch einen Schritt weiter, und zwar in der Fiktion. Sprechakte bringen Fiktives wie Wahrhaftiges hervor, gebaut aus auktorialer Vortäuschung und Imagination der Wirklichkeit. Um der Sprechabsicht beim Fiktiven auf den Grund zu gehen, vergleicht Cyril einen Zeitungsbericht aus der New York Times mit einem Auszug aus Iris Murdochs Roman The Red and the Green. Beide gleichen sich, dennoch wissen wir von dem Zeitungsbericht, dass er behauptet, Wirklichkeit abzubilden. Der Roman hingegen behauptet nicht, der Wahrheit zu entsprechen. Er ist klar erkennbar als Äußerung, die nicht zutrifft. Ein Täuschungsversuch oder eine Lüge ist die Fiktion daher nicht. Die Sprache erschafft durch die Behauptung eine mögliche Welt, von der wir als Zuhörer oder Zuschauer wissen, dass sie nicht existiert, aber im Moment ihrer Schöpfung und durch den Akt der Schöpfung an sich, sprich des Erzählens, wird behauptet, dass es sie innerhalb der Erzählung gibt. Selbst wenn es explizite Fiktion ist, muss sie dennoch zuerst einen Sachverhalt beschreiben, ein Ereignis schildern. Das bedeutet, jemand, der erzählt, behauptet erst einmal, wohl wissend, dass ein Publikum im Rahmen des Sprachspiels weiß, dass die Behauptung nicht zutreffen muss. Für begrenzte Zeit tut man gemeinsam so, als ob, und imitiert hierfür die Art, wie wir über Wirklichkeit sprechen und schreiben. In der angelsächsischen Fiktionstheorie spricht man von Make-Believe, Glauben machen. Fiktionale Wahrheiten werden demnach auch gemeinsam mit dem Zuhörenden oder Zuschauenden erschaffen. Man einigt sich unausgesprochen darauf, was für den Moment als wahr gilt. Zuschauer im Kino gehen mit dem Kauf des Tickets den Vertrag ein, dass Elijah Wood ein Hobbit ist, alte weißhaarige Männer zaubern können und der Ring unsichtbar macht, aber auch das Böse anzieht.